Paris, Mexiko, 2009. Pour le décollage, nous vous demandons de redresser la tablette et le dossier de votre siège. Merci de votre attention et très bon vol en notre compagnie. Ich bin auf dem Weg nach Mexiko. Ich bin auf der Flucht. Ich habe einen Raubzug veranstaltet. Ich bin mit dem Geld für den Film, den ich drehen soll, abgehauen. Ich glaube, ja, das wahre Thema ist dieser Junge, den Sie geliebt haben. Bitte? Olivier. Überhaupt nicht. Das hat nichts damit zu tun. Schauen Sie sich doch nochmal das Rohmaterial an. Alles dreht sich um diesen jungen Mann. Ich glaube, Sie sollten Ihr Thema neu fokussieren auf ihn. Sie sollten vielleicht sogar nach Mexiko fahren und versuchen, ihn zu finden. Da ist er doch hingegangen, oder? Das wäre eine Abenteuergeschichte, eine politische Reflexion und gleichzeitig eine romantische Komödie. Liebe, Revolution, Erinnerung unter der Sonne Mexikos. Ich hoffe jetzt mal für Sie, dass das ein Witz sein soll. Sorry, aber das ist echt eine total bescheuerte Idee. Oder aber es ist das Thema, das Sie von Anfang an gesucht haben und das Sie nicht finden konnten. Ich habe meine Crew in Paris zurückgelassen, um einen Film zu drehen, von dem ich absolut noch nichts weiß. Ich bin zu einem Abenteuer aufgebrochen. Der Film, den ich machen sollte, ist ein Bericht über eine Besetzung aus den 90er Jahren, bei der ich selbst mitgemacht habe. Ich wollte verstehen, was wir gewesen sind. Welche Sehnsüchte, welche Verzweiflung wir hatten. Außerdem war ich gefesselt von dieser Kluft zwischen 1994 und 2009. Was war in diesen 15 Jahren passiert? Eine Welt liegt zwischen diesen beiden Daten. Ein Jahrtausend. Eine andere Welt. Aber obwohl die globale Finanzkrise die offensichtliche Enthüllung eines kaputten Systems darstellt, erscheint sie merkwürdigerweise weniger als eine Krise des Kapitalismus, denn als eine seiner Kritik. Wie kann man sich einer Wirtschaftsmacht entgegenstellen, deren Wesen es ist, schwer fassbar und unsichtbar zu sein? Wie können wir unseren Protest aus der Sackgasse holen, in der er sich zu befinden scheint? Eine andere Welt ist möglich. Wo sind unsere Utopien? Leben ohne toter Zeit. Wo sind unsere Utopien in einer Welt, in der die Slogans der linken Revolutionen zu Schlagwörtern des globalisierten Kapitalismus geworden sind? Ungehindertes Vergnügen. Panem et circenses. Das könnte der Titel des Films sein. Brot und Spiele. Wie ungezügelter Konsum unsere Fähigkeit, uns zu wehren, zerstört hat und dazu beigetragen hat, die Welt so zu akzeptieren, wie sie ist. Panem et circenses. Ich bin in Mexiko angekommen. Ich glaube immer noch, dass niemand sein Geheimnis kennt. Er ist gestorben und hat es mit ins Grab genommen. Meiner Meinung nach weiß man nicht, wer er war. Ich glaube, dass er eines von diesen Mysterien geworden ist. Ein bisschen wie Shakespeare. Je mehr Informationen wir über ihn haben, desto unlösbarer wird das Rätsel. Danke für dieses Gespräch, Mr. Houston. Amut Anat Barker. Hal Gross, Traven Torsman, Betty Torsman, Fred Maruth, Richard Krausch, Schmarrow, Robert Beck, Anton Rederschmidt, Wilhelm Scheider, Heinrich Ottolari, Arthur Schelle, Anton Rederschmidt, Fritz Uli, Anton Rederschmidt, Fred Goudray, Robert Beck, Betraven. Betraven, eine Spurensuche von Frederik Sonntag. Aus dem Französischen von Yvonne Griesel. Willst du nicht belogen werden, dann darfst du auch nicht fragen. Die Lüge ist die einzig wirkliche Verteidigung des zivilisierten Menschen gegenüber jeder Aufdringlichkeit. Es würde keine Lügen geben, wenn es keine Fragen gäbe. Betraven. Paris, September 1994. Ich hatte das Buch Olivier geschenkt. Ich habe dieses Buch hier gefunden und an dich gedacht. Da geht's um diesen Autor, den du gerade liest, Betraven. Ist mir bei meiner Recherche zu Dalton Trumbo begegnet, dem Drehbuchautor von Spartacus. Aber als es seit 2 Wochen auf dem Tisch rumlag, hatte ich angefangen, es selbst zu lesen. Betraven, eine Antibiografie. Ist der Bericht der Journalistin Glenda Trumbo, die in den 70ern eine Recherche in Mexiko gemacht hat, um die Identität eines mysteriösen Schriftstellers herauszufinden. Glenda hatte Kalifornien aus dem Gefühl heraus verlassen, einer Sensation auf der Spur zu sein. Sie glaubte zu schaffen, woran alle anderen gescheitert waren. Aber sie spürte, dass sie noch aus einem anderen Grund gekommen war. Einem, den sie noch nicht ausmachen konnte oder vielleicht wollte. Mexiko, Frühjahr 1977. Wir stehen in Mexico City, in der Calle del Rio Mississippi Nummer 61, vor dem Haus, in dem am 26. März 1969 der Mann gestorben ist, den man unter dem Namen B. Traven kannte. B. Traven. Wer ist der Mann, der sich hinter diesem Pseudonym verbirgt und dessen Vorname noch immer ein Geheimnis ist? Zwischen 1925 und 1940 schrieb er Bestseller mit anarchistischen Inhalten, die weltweit millionenfach verkauft wurden. Die Verfilmung seines Romans Der Schatz der Sierra Madre ist ein Klassiker, der bei den Oscars abgeräumt hat. Albert Einstein antwortete auf die Frage, welches Buch er mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Egal, Hauptsache es ist von Traven. Aber wer war er? Lassen Sie uns gemeinsam das Geheimnis eines Menschen lüften, der bis heute das größte Rätsel der Literatur ist. Und cut. Stark. Es ist im Kasten. Das nenne ich einen Opening Shot. Hallo und herzlich willkommen auf Radio Fliebüst auf 92,3. Es ist 11 Uhr. Ich bin Raff und sende direkt aus dem besetzten Kino am Boulevard Saint-Martin. Paris, Juni 1994. Heute im Programm. Die Demonstration. Ganz früher ist es hier mal ein Varieté gewesen. Später war es dann eines von den großen Kinos der Grand Boulevard. Hier sind die Paris-Premieren von Rio Bravo, Spartacus, Verdammt in alle Ewigkeit und so weiter rausgekommen. Mitte der 70er wurde es dann, wie so viele andere, ein Erotik-Kino. Das geheime Tagebuch einer Nymphomanin, so Zeugs eben. 87 oder 88, so um den Dreh wurde es dann geschlossen. Geil. Und du? Annabelle hat gesagt, du willst nach Mexiko? Ja, nach Chiapas. Ich will zur zapatistischen Armee vom Subkommandante Marcos. Ich will einfach verstehen, was abgeht und, naja, vielleicht auch ihren Kampf unterstützen. Oh. Glaubst du nicht, das ist bessere Wege als Gewalt? Und Gewalt geht zuallererst mal vom Staat aus, der das nordamerikanische Freihandelsabkommen unterschrieben hat. Und genau dieses Abkommen ist das Todesurteil für die indigene Bevölkerung. Außerdem ist Gewalt kein Mittel, sondern ein Schrei der Verzweiflung. Chiapas ist voller Bodenschätze, ja? Hi Jan, das ist Olivier, bleibt ein paar Tage hier. Hey. Aha. Und wer genau hatte jetzt diese super Idee? Sorry, das ist jetzt echt nicht gegen dich. Es geht mir nur langsam echt auf den Sack. Wir haben doch beim letzten Plenum entschieden. Wir haben gesagt, niemand pennt hier, außer die ursprünglichen Besetzer. Ach komm Jan, jetzt ist er doch schon da. Ich kann ihn doch schlecht rausschmeißen. Ach, macht doch alle, was ihr wollt. Also, wir machen es jetzt so. Ich kläre mit Annabelle, wie es mit dir weitergeht. Okay? Ich bin mal kurz weg, aber gleich wieder da. Danke. Dein Name? Alex. Alex. Alle nennen mich ja Alex. Als Glenda und Lester an einem Morgen im Frühjahr 1977 in Mexiko landeten, waren sie nicht unglücklich, Kalifornien hinter sich gelassen zu haben. Glenda war seit mehr als 20 Jahren nicht mehr in Mexiko gewesen. Seit dem Tag im Dezember 1953, als sie mit 11 Jahren mit ihrer Familie zurück nach Los Angeles geflogen war. Nach 2 Jahren im mexikanischen Exil. Während sie auf das Taxi warteten, dachte sie an das Haus von Lomas de Chapultepec mit den Fensterläden aus Mahagoni, an die Wellensittiche in der untergehenden Sonne, an das Lied von Led Belly, das ihr Vater Dalton Trumbo abends gern mit einem Glas Wild Turkey in der Hand gehört hatte. An die 2 Männer in dem Chevrolet Bel Air, der ständig vor ihrem Haus parkte und bis heute ab und an in ihren Träumen auftaucht. Los Angeles, 26. Oktober 1947. Nacht. Innen. Ein Mann im schwachen Licht einer Schreibtischlampe. Er raucht, murmelt vor sich hin. Sein Gesprächspartner bleibt im Dunkeln. Außen, Nacht. Johnny und Bill rennen durch Granathagel. Eine Granate explodiert direkt neben ihnen. Aufgewirbelte Erde. Verdammt. Dalton Trumbo. Ja, bitte. Hallo. Hallo. Keiner dran, Dalton. Nicht das erste Mal diese Woche. Ich bin der bestbezahlte Drehbuchautor Hollywoods und meine Karriere steht kurz vor dem Aus. Morgen muss ich vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe aussagen. Man beschuldigt mich, Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen zu sein. Papa, mit wem sprichst du? Papa? Papa, da draußen stehen zwei Männer, die zu uns rüber gucken. Die waren schon gestern da, Glenda, Schatz. Und vorgestern auch. Paris, Juli 1994. Ich würde total gerne Filmvorführungen organisieren. Worauf ich richtig Bock hätte, das wären so Themenabende. Es ist noch jede Menge Kram hier. Wir könnten mit Spartacus anfangen. Ich habe oben eine Kopie gefunden. Wer ist denn das? Elisa. Die wirst du noch öfter hier sehen. Die ist eine der Erstbesetzerinnen. Okay. Jedenfalls könnte man dann nach dem Film über ein paar Fakten zum Dreh sprechen. Spartacus ist 1960 rausgekommen. Es geht darin um einen Gladiator, der im Jahr 70 vor Christus eine Sklavenrevolte anzettelt. Die Romanvorlage ist von Howard Fast und Kirk Douglas hat Dalton Trumbo mit einer Bearbeitung beauftragt. Und da sind wir auch schon mitten in der Hexenjagd. Fast und Trumbo standen beide auf der schwarzen Liste. Beide sind zu Gefängnis verurteilt worden. Als Trumbo entlassen wurde, ist er mit seiner Familie nach Mexiko gezogen. Um weiter Drehbücher schreiben zu können, hat er verschiedene Decknamen benutzt. Das Drehbuch zu Spartacus musste er unter dem Namen Sam Jackson abgeben. So, Olivier? Mein Mädchen, mein Mädchen, sage mir, wo hast du geschlafen heute Nacht? In Armen des ersten Dahergelaufenen, den schmutzigen Laken meiner bleiernden Träume, im Schweiß meiner kalten Nächte, im ohnmächtigen Schwur meines Zitterns, meines Verrats, meines abgehackten Atems hab ich geschlafen. Geschlafen. Bin nicht mehr erwacht. Mexiko, Frühjahr 1977. Abschließend jetzt das wichtigste Zimmer im Haus, das Büro meines verstorbenen Mannes. Seit 8 Jahren hat sich hier nichts verändert. Sogar die Uhr. Sie können es hier sehen. Ist genau in dem Moment stehen geblieben, als er gestorben ist. 5.40 Uhr. Und sehen Sie hier? Das ist seine Schreibmaschine. Ah, das ist sein 45er Colt. Und hier der Helm, den er bei seinen diversen Expeditionen im Regenwald von Chiapas trug. Das hier ist das Tonbandgerät, mit dem er sich manchmal aufgenommen hat. Merkwürdig. Das muss ein unbespieltes Band sein. Oder es hat aufgenommen, während er geschlafen hat. Und hier sehen Sie seinen Papagei, Zapata. Traven hat ihn natürlich nach Emilio Zapata benannt. Ich nehme an, Sie wissen, dass mein Mann viel über die Zeit der mexikanischen Revolution geschrieben hat. Sie haben sicher den Caoba-Zyklus gelesen. Zapata, möchtest du unseren Gästen nicht etwas sagen? Ich würde vorschlagen, dass ich mich in seinen Sessel setze. Ich hoffe, das passt für Sie. Sicher. Lester, ist das für dich in Ordnung, Chef? Ja, perfekt. Ich mache eine Außenwärtseinstellung. Frau Rosa Elena Luján, danke, dass Sie uns in dem Haus empfangen haben, in dem der Autor von Der Schatz der Sierra Madre und das Totenschiff seine letzten Lebensjahre verbracht hat. Was uns als erstes brennt, interessiert: Wann haben Sie erfahren, dass Ihr Mann der berühmte Betraven ist? Er hat es nie wirklich von mir geheim gehalten, auch wenn er sich nie so genannt hat. Als ich ihn kennengelernt habe, Anfang der 50er Jahre, hat er sich Hal Groves genannt und sich als Agent von Betraven ausgegeben. Aber alle in seinem Umfeld wussten, dass Groves und Traven in Wirklichkeit ein und dieselbe Person waren. Welche Identität hatte der Mann, den Sie geheiratet haben? Ich? Ich habe Hal Groves geheiratet. Einen amerikanischen Agenten und Drehbuchautor. Aber in seinem Pass, ich hatte immer den Verdacht, dass der gefälscht war, stand Traven Torsvang, norwegischer Staatsbürger. 1951 bekam er dann die mexikanische Staatsbürgerschaft unter dem Namen Traven Torsvang Groves. Bei meinem Mann musste man ganz einfach akzeptieren, dass man nie die ganze Wahrheit erfahren würde. Die Wahrheit ist genau das, was wir heute gerne herausfinden möchten. Rosa Elena, wissen Sie, wer der Mann war, der sich hinter dem Namen Betraven verbarg? Ich kann Ihnen alles sagen. Es gibt niemand, der mehr über ihn weiß als ich. Aber zuerst muss ich etwas gestehen, was ich nicht vor der Kamera sagen kann. Ja, Moment. Ich mach nur noch schnell eine Howard Hawks-Einstellung auf den Papagei. Mein Mann ist der uneheliche Sohn von Kaiser Wilhelm II. Willst du nicht belogen werden, dann darfst du auch nicht fragen. In wenigen Stunden werde ich an Bord eines Schiffes gehen, das mich über den Atlantik bringt. Damit werde ich aufgehört haben, zu existieren. Betraven. Atlantik, Januar 1917. Arthur und Leo. Arthur und Leo hatten sich auf dem spanischen Überseedampfer Montserrat kennengelernt, der am 1. Januar 1917 den Hafen von Cadiz mit Ziel New York verlassen hatte. Arthur hatte sich dank der Einnahmen aus seinem Kampf gegen den Schwergewichtsweltmeister Jack Johnson einschiffen können. Zwar hatte er in der 6. Runde durch K.O. verloren, aber immerhin hatte ihm das die nötige Summe für die Überfahrt eingebracht. Leo hingegen war schon 4 Tage vorher in Barcelona an Bord gegangen, nachdem die spanischen Behörden ihn gezwungen hatten, das Land mit Frau und Kindern wegen seiner politischen Aktivitäten und Haltungen zu verlassen. Leo ließ sich über die kommunistische Internationale und ihre Rolle in der russischen Revolution von 1905 aus. Arthur erzählte von seinen Heldentaten als Boxer und Dichter und zählte auf, was er schon alles gemacht hatte. Hochstapler, Seemann im Pazifik, Mauleseltreiber, Orangenpflücker in Kalifornien, Schlangenbeschwörer, Hoteldieb, Enkel des Kanzlers der Königin, Autochauffeur in Berlin, Einbrecher. Am selben Abend schrieb Leo in sein Reisetagebuch: Ich habe diesen Boxer kennengelernt. Gelegenheitsdichter und Deserteur, wie sehr viele auf diesem Schiff. Deserteure, Abenteurer, Unerwünschte, aus Europa verbannt. Wer sonst könnte auf die Idee kommen, zu dieser Jahreszeit den Atlantik auf einem schlechten spanischen Dampfer zu überqueren. In dieser Nacht träumte Arthur von einem Boot, das auf unbestimmte Zeit auf dem Meer umhertrieb. Ein Schiff voller Staatenloser, Unerwünschter, vertrieben aus aller Herren Länder. Menschen, die bereits von der Liste der Lebenden gestrichen waren. Menschen, die schon tot waren. Arthur, mit richtigem Namen Fabian Avenarius Lloyd, nannte sich Arthur Gravan. Er war 30. Aus Angst vor der Einberufung reiste er von Land zu Land. Er floh vor dem Krieg. Leo, mit richtigem Namen Lev Davidovich Bronstein, nannte sich Leo Trotzki. Er war 37. Er war ins Exil gezwungen worden. Er floh aus Europa. Als sie am 13. Januar in Ellis Island im Bundesamt für Immigration ankamen, Viel Schnee in New York. Arthur und Leo gaben sich die Hand und versprachen einander, sich wiederzusehen. Paris, Juli 1994. Gut, dann können wir ja mal die Orga für Samstagabend abklären. Also sobald hier Leute reinkommen und es wahrscheinlich auch ziemlich laut sein wird, können wir uns ziemlich bald auf Besuch von den Bullen gefasst machen. Moment, ich glaube, der Neue, der weiß überhaupt nicht, wovon wir reden. Hm? Hey, Neuer, weißt du, wer Arthur Cravant war? Er heißt Olivier. Nein, weiß ich nicht. Kennt er nicht. Lass ihn nicht provozieren von ihm. Mysterious Sir Arthur Cravant war der Dichter mit den kürzesten Haaren der Welt. Also hat er sich selbst beschrieben. Und er war französischer Meister im Amateurboxen. Jedoch glaube ich, Ihnen gleich sagen zu müssen, dass ich zum Beispiel das Boxen der Literatur bei weitem vorziehe. Er organisierte Soireen, auf denen er seine Gedichte vortragen sollte. Stattdessen endete es damit, dass er mit Selbstmord drohte oder sich nackt auszog. Ich pfeife auf die Kunst und die Kunst pfeift auf mich. Seine Veranstaltungen sind für mich die ersten Happenings in der Kunstgeschichte. Ja, Cravant war der Erste, der Aktion über Kunst gestellt hat und wollte, dass sein eigenes Leben das Werk darstellt. Als unser Kino noch ein Varieté war, hat Arthur Cravant hier seinen letzten Auftritt. Wir haben rausgefunden, dass sie die Sitze rausgenommen und genau hier einen Boxring aufgebaut haben, am 5. Juli 1914. Und Samstag, auf den Tag genau 80 Jahre später, stelle ich die Performance hier nach. Besser gesagt, ich interpretiere sie neu. Denn ich will eine Bewegung gründen, den Neo-Dadaismus, zu Ehren von Arthur Cravant, dem Wegbereiter des Dadaismus, als dessen Erbe ich mich sehe. Jeder große Künstler hat einen Sinn für Provokation. Das hat Arthur Cravant gesagt. Und das passt auf mich wie die Faust aufs Auge. New York. Januar, Februar 1917. Arthur und Leo. Arthur verbrachte seine Nächte auf Parkbänken im Central Park. Tagsüber durchmaß er mit großen Schritten die Stadt. Eine ihn bewundernde Schar von Ganoven an seinen Fersen. Er dachte oft an den Kampf zurück, der es ihm erlaubt hatte, den Atlantik zu überqueren. Der Kampf gegen Jack Johnson. Trotz allem fände ich es lustig, berühmt zu sein. Doch wie würde ich es denn schaffen, mich selbst ernst zu nehmen? Aber ich wünsche mir auch das wunderschöne Leben einer verkrachten Existenz. In New York traf Arthur Pariser Künstler wieder, die dort im Exil lebten. Auf ihre Bitten hin nahm er die skandalösen Soireen wieder auf, mit denen er sich in Paris einen Namen gemacht hatte. Und jetzt werde ich mich umbringen. Soireen, bei denen Agenten des FBI nicht fehlten, die die Machenschaften dieses Dichters, Boxers und Anarchisten aus Paris intensiv beobachteten. Ich bin in New York, in der märchenhaft prosaischen Stadt des kapitalistischen Automatismus. Leo hatte direkt nach seiner Ankunft seine Tätigkeit als linker Sozialrevolutionär wieder aufgenommen. Er schrieb Artikel, organisierte Konferenzen und sprach auf Versammlungen der Arbeiterschaft. Ich habe ohne jede demokratische Illusion die Erde der neuen Welt betreten, die bereits gründlich gealtert ist. Versammlungen, auf denen ebenfalls FBI-Agenten nicht fehlten, die die Machenschaften dieses kommunistischen Revolutionärs aus Russland intensiv beobachteten. Und wenn ich bei einer Einfahrt in den Hafen eines großen Landes eine Riesenstatue der Freiheit sehe, so braucht mir niemand zu erzählen, was hinter der Statue los ist. Wo man so laut schreien muss, wir sind ein Volk von freien Menschen, da will man nur die Tatsachen verdecken, dass die Freiheit vor die Hunde gegangen ist oder dass sie von Hunderttausenden von Gesetzen, Verordnungen, Verfügungen, Anweisungen, Regelungen und Polizeiknüppeln so abgenagt worden ist, dass nur noch das Geschrei, das Fanfarengeschmetter und die Freiheitsgöttinnen übrig geblieben sind. Betraven. Los Angeles, 31. Dezember 1949. Büro von Dorton Trumbo. Ein Mann und eine Frau in Abendgarderobe mit Partyhut. Ein Glas Champagner in der Hand. Solange ich hier Chef bin, hat hier kein kommunistischer Revolutionär was zu suchen. So bin ich bei MGM rausgeflogen. Ich habe damals am Drehbuch zur Biografie von Emiliano Zapata gearbeitet. Apropos Revolutionäre. Hast du schon von dem Film gehört, in dem Leo Trotzki mitgespielt haben soll? Es soll einen Film geben, in dem Trotzki eine Nebenrolle gespielt hat, als er vor der Revolution 1917 in New York war. Aber offenbar sind alle Kopien vernichtet worden. Komisch ist nur, dass sich in letzter Zeit immer mehr Leute für den Film interessieren und bereit wären, erhebliche Summen für Informationen darüber zu zahlen. Warum? Wenn man den Gerüchten glaubt, beweist die Existenz dieses Films, dass... Dalton Trumbo und ein dritter Drehbuchautor treten ein. So, dann sind wir jetzt vollzählig. Wir können anfangen. Dalton, kannst du uns mal erklären, was wir hier Silvester 10 vor 12 in deinem Büro machen? Wenn linke Drehbuchautoren sich Silvester treffen, dann nennt man das Silvesterfeiern. Aber linke Autoren, die sich an einem anderen Tag treffen, wisst ihr, wie das FBI das nennt? Du meinst? Ich meine, wir sollten nicht mehr riskieren, zusammen gesehen zu werden. Es ist weniger das Gold, das die Menschen verändert, als die Macht, die es ihnen gibt. Der Schatz der Sierra Madre ist eine heftige Anklage gegen die Macht des Geldes, gegen die Akkumulation des Kapitals. Mit seinen 3 Oscars verkörpert John Hustons Film alle Ängste der McCarthy-Kommission. Hollywood als rotes Nest, das die Filmindustrie benutzen will, um kommunistische Propaganda zu verbreiten. Der Film basiert auf dem Roman eines anarchistischen Schriftstellers, dessen Identität nicht bekannt ist. Er arbeitet unter dem Namen B. Traven. Seit ein paar Monaten kursieren Gerüchte. Man vermutet, dass sich hinter dem Namen B. Traven eine Gruppe von kommunistischen Drehbuchautoren verbirgt. Das FBI ist davon überzeugt, dass das Gerücht stimmt. Das FBI ist davon überzeugt, dass wir diese Autoren sind. This is Leonard Bernstein. This is Gregory Peck. This is Humphrey Bogart. John Huston, danke, dass Sie die Zeit gefunden haben, sich während Ihrer Mexiko-Reise hier mit uns zu treffen. Gerne. Mexiko, Frühjahr 1977. Interviews, die Glenda und Lester für ihren Dokumentarfilm geführt haben. 1947 haben Sie Hal Groves bei den Dreharbeiten von Schatz der Sierra Madre getroffen. Glauben Sie, dass dieser Mann B. Traven war? Ja. Ich glaube, dass Hal Groves B. Traven war. Aber die Frage ist, wer war Hal Groves? Rosa Elena. Rosa Elena Montes de Ocalujan, Witwe von B. Traven. Sie haben uns gesagt, dass Ihr Mann auf dem Sterbebett zugegeben hat, dass er der bayerische Anarchist Red Marut ist. Ja, ja, er war Red Marut. Aber Ihr Mann und Sie haben doch sein ganzes Leben lang geleugnet, dass er Red Marut ist. Genau, ja, er hat es geleugnet. Und Sie auch? Ich musste ja sagen, was er wollte, dass ich sage. Und warum glauben Sie, dass der Mann, der in dem Haus in der Calle del Rio Mississippi gestorben ist, wirklich B. Traven war? Edward Pinscher, Universitätsangestellter, Autor von B. Traven, A Man Who Lived and Died in Obscurity. Was wollen Sie damit sagen? Ich will nur sagen, es gibt keine Beweise dafür. Wenn es nicht Traven war, wer war es dann? Möglicherweise ein Freund von Traven, der einige seiner Manuskripte besaß und ein paar andere Dinge von ihm. Rosa Elena kannte das Geheimnis von B. Traven. Es könnte sein, dass sie davon profitieren wollte. Sie ist eine sehr clevere Frau. Warum konnte Marut denn mitten im Krieg den Ziegelbrenner herausgeben, obwohl alle anderen Zeitschriften verboten waren? Warum war Rosa Luxemburg im Gefängnis und er konnte kommen und gehen, wie er wollte? Warum? Weil er einen gewichtigen Fürsprecher hatte. Und das beweist für Sie, dass er der Sohn des Kaisers war? Ich habe nicht gesagt, dass er das war. Ich habe gesagt, er glaubte, dass er das war. Nein. Sie haben ganz sicher gesagt, dass er der Sohn des Kaisers war. Ach, das kann ich so nicht gesagt haben. Da irren Sie sich. Mexiko, Frühjahr 1977. Zimmer eines heruntergekommenen Hotels. Ne, pass auf mit dem Mescal. Ich versuche ja nur, den Wurm rauszukriegen. Der soll aphrodisierende Wirkung haben. Lester, ist aber schon klar, was ich gesagt habe, oder? Du kommst mit, aber es läuft nicht. Oh, tut mir leid, dass ich dich da enttäuschen muss, aber ich interessiere mich sowieso eher für die Witwe. Bei der habe ich, glaube ich, echte Chancen. Nochmal von vorn. Porträt von Rap Marut, Überblendung, Porträt von Traben. Marut hat zwischen 1917 und 1921 die antimilitaristische und antikapitalistische Zeitschrift Der Ziegelbrenner herausgegeben, die den Thesen des Spartakusbundes von Rosa Luxemburg anhing. Porträt von Rosa Luxemburg, Überblendung, Porträt von Wilhelm II. Ja, aber Rep Marut ist auch schon ein Pseudonym. Es ist der erste Name auf einer langen Liste, hinter denen sich dieser Mann sein ganzes Leben versteckt hat. Lester, hörst du mir zu? Was? Ja, ich bin ganz Ohr. Stell mir gerade den Schnitt vor. Als die Räterepublik niedergeschlagen wird, entkommt er mit knapper Not der Hinrichtung. Er wird des Hochverrats angeklagt und irrt zwischen 1919 und 1923 durch Europa mit immer neuen Decknamen. Fred Marit, Götz Ohli, Richard Mauhut, Hugo Kronthal, Kraus. 1923 kommt er in London wegen fehlender Aufenthaltsdokumente ins Gefängnis. Den Beamten gibt er verschiedene Namen an. Red Marut, Rex Marut, Albert Otto Max Wienicke, Adolf Rudolf Feige, Barker, Arnolds. Dann taucht er 1924 in Mexiko auf, wo er abwechselnd als Baumwollpflücker, Arbeiter auf den Ölfeldern, Goldsucher, Kakaopflücker, Mauleseltreiber, Orangenpflücker, Jäger und fliegender Händler arbeitet und an verschiedenen Expeditionen nach Chiapas teilnimmt, als Wissenschaftler und Fotograf und wieder mit wechselnden Identitäten. In dieser Zeit schreibt er seine wichtigsten Romane. Ende der 40er Jahre lässt er sich in Mexiko nieder und nimmt den Namen Hal Groves an. Er gibt sich als Agent und Bearbeiter von Traven aus und heiratet Rosa Elena. Einerseits kennen wir also immer noch nicht seine wahre Identität. Andererseits haben wir es, ich habe alles genau aufgelistet, mit mehr als 30 Namen zu tun. Porträt von Hal Groves, Überblendung, Porträt des Papageien Zapata. Warum versteckt man sich sein Leben lang hinter lauter Masken? Woher kommt dieses absolute Beharren auf Anonymität? Das ist das Thema des Films, Lester. Vielleicht sollte ich noch ein Buch zum Film schreiben. Betraven, der Mann der tausend Namen. Oder Betraven oder wie ich lernte, Mezcal zu lieben und den Rest meines Lebens in Mexiko zu verbringen. Scheiße, ich habe den Wurm verschluckt. Ich glaube, ich schwelle an. Nee. Guck mal, sind meine Lippen angeschwollen? Mister, ich habe dir gesagt, es läuft nicht. Nein, im Ernst, vielleicht bin ich ja allergisch auf Würmer. Das ist gar kein Wurm. Was? Das ist eine Made. Und weißt du was? Angeblich wirkt sie halluzinogen und lässt einen in die Zukunft sehen. Was hast du gerade gesagt? Dass man mit der Made in die Zukunft sehen kann. Aber keine Angst, das haben sich die Mexikaner nur ausgedacht, damit die Touristen sie auch ja mitessen. Ich habe keine Ahnung, ob uns das Angst machen sollte, aber ich habe gerade ein Frauenskelett mit Hut vorbeigehen sehen. La Katrina. Was? Glenda war noch einmal in die Calle del Rio Mississippi gegangen, um Rosa Elena zu treffen. Der kranke Lester hatte darauf bestanden, mitzukommen. Er hatte irgendwie den Eindruck, aber das konnte auch Einbildung sein, dass die Witwe nicht ganz uninteressiert an ihm war. Der Papagei saß in seinem Käfig. Im Fernseher lief eine Folge Drei Engel für Charlie, auf Spanisch synchronisiert. Glenda stellte das Tonbandgerät an, konzentrierte sich auf den Ton, hörte nichts, ließ es weiterlaufen. Sie setzte sich an den Schreibtisch, inspizierte die Schreibmaschine. Arbeite für das FBI. Was? Was hast du gerade gesagt? Zapata, kannst du das nochmal sagen? Zapata, wer arbeitet für das FBI? Betraven hat für das FBI gearbeitet. Hast du ihn das sagen hören? Ich arbeite für das FBI. Rosa Elena arbeitet für das FBI. Hat sie das gesagt? Ich wusste, dass diese Witwe etwas zu verbergen hat. Ich arbeite für das FBI. Nein, natürlich jemand, der für das FBI arbeitet, war hier. Hör mal zu, Zapata, das ist jetzt wirklich wichtig. Wer hat das gesagt? Wer arbeitet für das FBI? Ich arbeite für das FBI. Oh, oder du bist es. Du arbeitest für das FBI, Zapata? Du bist beauftragt, alles auszuspionieren, was sich in diesem Salon abspielt, und dann alles zu wiederholen, was hier gesagt wurde. Du bist der Maulwurf. Schau mich an. Bist du ein Maulwurf? Zapata. Ich sehe, Sie haben schon Bekanntschaft gemacht. Er liebt amerikanische Krimiserien. Ich finde, er bewegt sich nicht besonders viel. Er war nie besonders extrovertiert. Wirklich, er sieht nicht besonders gut aus. Was reden Sie denn da? Was haben Sie mit ihm gemacht? Überhaupt nichts. Ich finde nur, er sieht nicht besonders lebendig aus. Rosa Elena, es tut mir leid, aber ich glaube, Zapata ist tot. Nein, es geht ihm sehr gut. Wie ich schon sagte, er war nie besonders überschwänglich. Ich arbeite für das FBI. Da, sehen Sie, er lebt. Er spricht ja. Von der Idee besessen, die Erinnerung an ihren verstorbenen Mann aufrechtzuerhalten, hatte Rosa Elena den Papagei ausstopfen lassen und ließ die Tonbänder, auf denen sie die Stimme des Vogels aufgenommen hatte, in Endlosschleife laufen. Das ganze Zimmer war in Wirklichkeit ausgestopft. Die Erinnerung, die Rosa Elena wach hielt, war erstarrt. Tot. Glenda wurde klar, dass Rosa Elena nicht viel über das Leben ihres Mannes wusste. Sie hatte Traven erst kennengelernt, als er über 60 war, und weigerte sich anzuerkennen, dass sie die Wahrheit über ihn nicht kannte. Glenda musste die ganze Recherche definitiv noch einmal ganz von vorne anfangen. Ich arbeite für das FBI. Es fing an wie eine Dokumentation, aber in der Mitte des Buches wird Glendas Bericht komischerweise zu einer Art Agentengeschichte. Malou, Sie sind die Tochter von Rosa Elena und die Stieftochter von Traven und haben hier mit ihm gemeinsam gelebt. Was hat er Ihnen über seine Vergangenheit erzählt? Er hat immer behauptet, aus den USA zu stammen. Aber das habe ich schon als Kind nicht geglaubt. Hören Sie mal. In dem stillen Ozean, lass sie heißen, wie sie wollen, in dem stillen Ozean. Er verhielt sich wie jemand, der sich verfolgt fühlt. Er wich Fotoapparaten und Kameras aus. Er wollte nicht, dass man ihn auf einem Bild festhält. Sogar zu Hause hat er den Kopf weggedreht, wenn wir mit unserer Super 8 gefilmt haben. Als Jugendlicher habe ich mir immer vorgestellt, er darf über seine Vergangenheit nicht reden, weil er in Wirklichkeit Geheimagent ist. Eine Reise in den Dschungel von Mittelamerika, um das Verhalten der Indianer zu beobachten, zeigt einem weder den Dschungel noch die Indianer, solange man glaubt, dass die Zivilisation, in der man geboren ist, die einzige ist, die zählt. Betraven. Mexiko, Frühjahr 1977. Im Büro von Dr. Marin. Sie sind hoffentlich nicht eine von diesen Hippies, oder? Eine Kutte macht noch keinen Mönch, oder, Doktor? Ich verabscheue diese furchtbaren Hippies. Sie kommen direkt aus Kalifornien, vollkommen bekifft, waschen sich nicht, sind total naturverbunden, waschen sich aber nicht. Die stinken richtig. Wissen Sie, wie man hier einen Hippie finden kann? Immer schön den Fliegen nach. Die haben 2, 3 Bücher über den mexikanischen Regenwald gelesen, manchmal sogar von Traven. Und dann sieht man sie durch Mexico City irren auf der Suche nach dem Bus, mit dem sie dann in die Selva Maya einfallen. Entschuldigung, wer ist das? Der Freak da mit der Sonnenbrille? Das ist mein Kameramann. Ihr Freund ist komplett zugedröhnt. Oder es ist Montezumas Rache. Bitte wer? Hippies. Drehen doch alles, wie es ihnen gerade passt. Aus dem Zen machen sie eine Suche nach dem inneren Ich, obwohl es genau das Gegenteil ist. Beim Zen geht es darum, sich vom inneren Ich zu befreien, nicht eine Wahrheit zu finden. Diese ganze New Age-Philosophie ist eine einzige Katastrophe. Die Unterschiede zu kultivieren, man selbst zu werden, das sind doch genau die Parolen der Konsumgesellschaft. Ich würde ja gerne noch weiter mit Ihnen philosophieren, Doktor, aber um noch mal auf Traben zurückzukommen. Sie waren ja sein Arzt. Was können Sie mir über ihn erzählen? Eine Sache noch. Denken Sie nicht zu sehr wie Rosa Elena. Versuchen Sie eher wie Traven zu denken. Danke für den Ratschlag. Ich werde es versuchen. Und achten Sie darauf, sich nicht für ihn zu halten. Lachen Sie nicht. Paris, 5. Juli 1994. 5. Juli 1914, Paris. Der Dichter Arthur Cramon, Neffe von Oscar Wilde, Box-Champion, Gewicht 125 Kilogramm, Größe 2 Meter. Der brutale Kritiker wird sprechen, boxen, tanzen, den neuen Boxtanz, La Very Box. Also was? Was ist das für ein Irrtum? Dass bei so viel Traurigkeit mir heute Abend alles so schön erscheint. Das Geld, das wirklich ist, das... Scheißgeld! Der Friede. Die großen Unternehmungen, die Autobusse und die Gräber, die Felder, der Sport, die Geliebten und sogar das unnachahmbare Leben in den Hotels. Ja, ich möchte in Wien und in Kalkutta sein. Ich möchte alle Züge und alle Schiffe nehmen, es mit allen Frauen treiben und alle Speisen fressen. Ich möchte Weltmann, Chemiker, Hure, Saufbold, Musiker, Arbeiter, Maler, Akrobat und Schauspieler. Ich möchte Greis und Kind, Hochstapler und Gauner, Engel und Lebemann, Millionär, Bourgeois, Kaktus, Giraffe oder Rabe, Feigling, Held, Affe, Don Juan, Zuhälter, ein Lord, Bauer, Jäger, Industrieller, Fauna und Flora. Ich bin alle Dinge, alle Menschen, und alle Tiere. Also was tun? Was tun? Also, versuchen wir es doch mit der freien Luft. Vielleicht kann ich dort meine verhängnisvolle Pluralität loswerden. Nein, tu's nicht! Jetzt werde ich mich umbringen. Höchstwahrscheinlich werde ich mein Filmdebüt in etwa 10 Tagen bei der Walter Graff Company geben. New York 1917, Arthur und Leo. Ich habe das erste Mal im Leben beschlossen, sehr viel Geld zu verdienen. Von einer New Yorker Produktionsfirma mit Sitz in Brooklyn wurde Arthur für Rollen kleiner Gauner und Banditen engagiert. Leo und Arthur trafen sich einige Male, um ihre New Yorker Erfahrungen auszutauschen. Eines Tages erzählte Leo Arthur von seinen finanziellen Schwierigkeiten. Der schlug vor, ihm eine kleine Rolle in einem Film zu verschaffen, bei dem er gerade arbeitete. So machte Leo seine erste Erfahrung als Schauspieler in My Official Wife von James Young. Er spielte die Rolle eines russischen Revolutionärs, der vor dem Hintergrund einer Spionagegeschichte in eine nihilistische Verschwörung verwickelt wird. Zur gleichen Zeit führten die Entwicklungen in Russland zur Abdankung des Zaren und zum Aufbau einer Übergangsregierung. Leo beschloss sofort, mit seiner gesamten Familie auf dem Dampfer Christiania Fjord nach Europa zurückzukehren. Die Revolution nahm ihren Lauf. Die bringen mich nicht zu marschieren. Ich marschiere nicht für ihre moderne Kunst. Ich marschiere nicht für den Weltkrieg. Nein. Als die Vereinigten Staaten von Amerika im April 1917 in den Krieg eintraten, befürchtete Arthur, wieder eingezogen zu werden und entschied sich, nach Kanada auszuwandern. Ich begann, New York zu hassen. Eine Stadt für Massen gebaut, um die Mengen zu lenken. Das Individuum muss weichen. Arthur bemerkte bald, dass FBI-Agenten sich an seine Fersen geheftet hatten, seit sie ihn in New York mit Leo zusammen gesehen hatten. Um seine Verfolger endgültig abzuhängen, heuerte Arthur am 23. Oktober 1917 als Matrose auf dem Schoner Santissima Madre de Dios an, der nach Mexiko aufbrach. Das ist mein Lieblingsmoment. Wenn ein schöner Abend zu Ende ist, aber das Ende nicht aufhört. Und du, was machst du hier? Ich habe eine Ecke zum Lesen gesucht. Paris, 5. Juli 1994. Ende der Soiree Verybox. Ich hatte damals gar nicht mitbekommen, dass zwischen Olivier und Elisa was lief. Der Witz war, dass er erst wegen ihr nicht gehen konnte und dass er dann gegangen ist, lag auch an ihr. Oder an dem, was passiert ist. Was ist das für ein Buch? Ein General kommt aus dem Dschungel. Ja und? Erzähl. Ich weiß nicht, das ist... Ach komm, um wen geht's? Um was? Warum liest du's? Also gut, es spielt Anfang des 20. Jahrhunderts in Mexiko. Und der Roman ist Teil des ganzen Zyklus, der vom Aufstand der Chiapas-Indianer handelt. Richtig verrückt ist, dass der Autor das 1937 geschrieben hat und genau in dem Moment dieser Aufstand dort stattfindet. In dem Roman gehen die Aufständischen zum Rathaus, verbrennen Ausweise und Grundbücher, um ihr Land zurückzubekommen. Genau das ist am 1. Januar in diesem Jahr passiert. Überhaupt, ich muss euch sagen, wenn ihr gewinnen wollt und wenn ihr die Gewinner bleiben wollt, müssen alle Dokumente, die ihr irgendwo seht oder antrefft, verbrannt werden. Wenn das alles einmal verbrannt ist, dann weiß niemand mehr, wer er ist, wie er heißt, wer sein Vater war und was seinem Vater gehörte. Der Autor nennt sich Betraven, man hat aber nie wirklich rausgekriegt, wer er war. Findest du es lustig? Nein, es ist nur... Er sah dämlich aus, oder? Ja, mit dem Revolver und wie er rumgeschrien hat. Ja? Ja. Das hatte irgendwie sowas unglaublich Trauriges. Du hast doch gesagt, es war ein schöner Abend. Tja. Ein schöner, trauriger Abend. Alles okay? Ich sah, wie sich mein Leben vor mir verzweigte, ähnlich dem grünen Feigenbaum in der Geschichte. Gleich dicken, purpurroten Feigen winkte und lockte von jeder Zweigspitze eine herrliche Zukunft. Ich wollte sie alle. Aber eine von ihnen nehmen bedeutete, alle anderen verlieren. Ach, du musst ja nicht sofort eine aussuchen. Oder du könntest ja auch alle auf einmal aufessen. Du verstehst es nicht. Irgendwann muss man sich entscheiden. Und ich weiß jetzt schon, dass ich, wenn ich eine Feige pflücke, mein Leben lang bereuen werde, dass ich nicht die daneben genommen habe. Und bevor ich mein ganzes Leben die Wahl bereue, die ich getroffen habe, treffe ich lieber gar keine. Lieber schaue ich mir an, wie eine Feige nach der anderen schlecht wird und verhungere dabei. Sorry. Ich bin nicht besonders gut drauf. Liegt wohl am Wodka. Komm mal her. Bist du sicher? Ja, komm mal her. Los Angeles, 1. Januar 1950. Spät in der Nacht, Büro von Dorton. Dorton, allein, er trinkt einen Bourbon und hört In the Pines von Led Belly auf einem Phonograph. Ein Mann in Anzug und Hut kommt herein. Er bleibt in der Tür stehen. Ich habe Musik gehört, Sie gestatten? Wer hat Sie reingelassen? Wir brauchen keine Erlaubnis, um reinzukommen, Mr. Jumbo. Ja. Wir müssen nicht mal reinkommen. Wir wissen auch so alles über Sie. Wir werden beweisen, dass Sie und Ihre Freunde Teil eines Komplotts sind, mit dem kommunistische Propaganda auf amerikanischem Boden verbreitet werden soll. Wir bekommen die nötigen Zeugenaussagen. Der Kommunismus, Mr. Turnbull, ist eine Epidemie. Und wie bei einer Epidemie braucht es eine Quarantäne, damit nicht die ganze Nation angesteckt wird. Sie sollten in Quarantäne gehen, Mr. Jumbo, bevor wir Sie dazu zwingen. Kennen Sie Mexiko? Nein. Probieren Sie es aus. Ist ein Land, das Ihnen gefallen müsste. Mexiko, Sommer 1977. Mein Vater hat dieses Lied geliebt. Er hat immer die Version von Led Belly gehört und dabei sein Lieblingswhisky getrunken. Beo Cesar Augustus Kapitalismus. Was war das? Was hat er gesagt? Das ist ein Auszug aus dem Totenschiff. Die modernen Gladiatoren grüßen dich, O Cesar Augustus Kapitalismus. Morituri te salutant. Wir Todgeweihten grüßen dich. Wir sind bereit für dich zu sterben. Wir haben keinen Namen, keine Nationalität, wir sind niemand. Wir sind nichts. Gut. Im Moment rezitiert er nur aus dem bekanntesten Roman und ab und zu aus einer Einkaufsliste. Es war wichtig, die Bänder zu holen, aber brauchen wir wirklich diesen Papagei? Oh, Cesar Augustus, Kapitalismus. Keine Ahnung, aber ich habe mir gedacht, das hilft beim Abhören. Draven hat seine Gedanken auf Tonband aufgezeichnet, hat aber immer darauf geachtet, sie wieder zu löschen. Es ist nur noch übrig, was der Papagei während seines Mittagsschlafs aufgesprochen hat. Ich bin mir sicher, dass wir darüber was rauskriegen. Ja. Das Erste, was wir machen müssen, ist, die Papiere zu verbrennen. Diese Obsession mit der Vernichtung der Pässe kommt immer wieder in den Romanen von Traven vor, genau wie in den Artikeln von Red Marut. Auf seinem Weg durch Europa hat der Flüchtling Marut weder Papiere noch einen Pass, genau wie der Held in Travens Totenschiff, der sie verloren hat und nie mehr wiederbekommen kann. Der Makel, keine Papiere zu haben, hat Traven angetrieben, mehrere zu besitzen. Es gibt eine Sache, die mich beschäftigt, Lester. Wer wechselt ständig seine Identitäten? Wer muss mehr als jeder andere anonym bleiben, seine wahre Identität verbergen? Du meinst, er war... Was? Ach. Hallo? Ja, das bin ich. Warten Sie mal. Etwas langsamer. Können Sie das nochmal sagen? Entschuldigen Sie, wer sind Sie eigentlich? Hallo? Hallo? Wer war das? Keine Ahnung. Eine Frau. Sie will sich morgen mit uns treffen. Sie hat gesagt, ich habe wichtige Informationen über das, was Sie herausfinden wollen. Und was wollen wir herausfinden? Gute Frage. Aber das heißt auf jeden Fall, dass wir auf der richtigen Spur sind. Und wir sind uns ja einig, dass das hier nur für eine Nacht ist, ja, Lester? Ja, ja, auf jeden Fall, schon klar. Aber ich find's echt besser, heute nicht allein zu schlafen. Scheiße, es geht wieder los. Was siehst du? Ein Reiter mit Totenkopf auf einem Schlachtross, der über Skelette galoppiert. Ich sehe Skelette, die auf anderen Skeletten tanzen und andere Skelette, die tanzen und trinken. Und ich sehe Traven, unser Pater, mit Totenköpfen. Ich habe Leo Trotzki getötet. Glenda versuchte wieder einzuschlafen und fragte sich dabei, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass sie mit Lester im Bett gelandet war. Dabei ging ihr auf, dass es unausweichlich war. Und sie es auch entgegen aller Erwartungen sofort noch einmal tun würde. Sie dachte an die geheimnisvolle Frau am Telefon, die sich für den nächsten Tag mit ihnen verabredet hatte und deren Stimme sie ganz sicher irgendwoher kannte. Paris, 1994. Im Vorführraum unseres Kinos fand ich eine alte Filmrolle, auf der mehrere Filmausschnitte aneinandergesetzt worden waren. Das war einigermaßen mysteriös, ergab nicht so viel Sinn. Zuerst ein B-Movie, Santo gegen die Vampirfrauen. El Santo war ein mexikanischer Wrestler, eine Kultfigur in ganz Mexiko. Dann kam irgendein Softporno aus den 70ern, gefolgt von einer Szene aus einem Schwarz-Weiß-Stummfilm. Es handelte sich um einen Ausschnitt aus dem Film My Official Wife, wie mir später klar wurde. Damals wusste ich das natürlich noch nicht. Ich weiß aber noch, wie ich den Film stoppte und erneut abspielte. Komisch, der Typ da links sieht aus wie Trotzki. Es ist Zeit. Diese anarchistischen Ausschweifungen ein für alle Mal zu beenden, so dass allen die Lust vergeht, sich so zu benehmen. Leo, 1917 bis 1936. Nach der Oktoberrevolution wurde Russland eine sozialistische föderative Sowjetrepublik und Leo zum Volkskommissar für Kriegswesen ernannt. Am Ende des Bürgerkrieges musste Leo mehreren anarchistischen Aufständen die Stirn bieten. Konfrontiert mit der Gefahr einer Konterrevolution, setzte er sich direkt für deren blutige Niederschlagung im Namen der Verteidigung der Revolution ein. Durch politische Allianzen isoliert, sah sich Leo nach und nach aus der Macht gedrängt, deren Abgleiten in den Bürokratismus er kritisierte. Schließlich wurde er sogar aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen und deportiert. Sein Gesicht wurde aus den Fotografien der Oktoberrevolution sukzessive herausretuschiert. Am 19. Dezember 1936 bestieg ich mit Natalia den norwegischen Tanker Ruth in Richtung Mexiko. Mexiko 1952. Haus der Familie Trumbo, Lomas de Chapultepec. Büro von Dorten. Warum tragen Sie eine Maske? Sie müssen zugeben, es ist einigermaßen merkwürdig, sich einerseits im Ring zu exponieren und andererseits sein Gesicht zu verbergen. Ich glaube, ich habe diese Begeisterung für das Wrestling nie wirklich verstanden. Jeder weiß doch, dass alles nur inszeniert ist. Das Publikum, das zum Lucha Libre geht, das weiß nicht, ob das, was es sieht, wahr oder gespielt ist. Wenn Sie wüssten, dass es gespielt ist, würden Sie nie wieder hingehen. Aber wenn Sie wüssten, dass es wahr ist, würden Sie auch nicht mehr kommen. Ein bisschen wie im Theater. Ja, aber zurück zu Ihnen, El Santo. Erzählen Sie mir etwas aus Ihrer Kindheit. Ich bin am 23. September 1917 geboren. Ich bräuchte da schon ein bisschen mehr. Ich kann keinen Film über Sie machen, wenn ich nicht ein bisschen mehr weiß. Nun, Sie könnten mir etwas zu trinken anbieten, das hilft vielleicht. Ja. Bitte. Ich habe Mitte der 30er Jahre angefangen, da war ich 18. Am Anfang habe ich noch unter dem Pseudonym Rudy Guzman, El Hombre Rojo, El Enmascarado, El Demonio Negro und El Murciélago Segundo gekämpft. Was? Finden Sie das lustig? Ja, es ist ein bisschen das, was ich auch mache. Unter falschem Namen kämpfen. Weiterschreiben unter anderem Namen, weil meiner auf einer schwarzen Liste steht. Aha. Darf ich Sie fragen, warum Sie nach Mexiko gekommen sind? Weil die Hügel von Hollywood nicht mehr so einladend waren. Das Einfachste war also, über die Grenze zu gehen? Naja, einfach. Ich bin mit meiner Frau und meinen Kindern nach Texas gefahren, bis Laredo, um heimlich die Grenze zu passieren. Ein Mann hat uns bei Einbruch der Dunkelheit mit laufendem Motor erwartet. Er trug eine Sonnenbrille, obwohl es praktisch kein Tageslicht mehr gab. Er wollte kein Geld. Aber sie haben uns sehr schnell gefunden. Offenbar ist Mexiko ihnen nicht weit genug weg. Solange es Arbeiter für 5 Pesos gibt, wird Mexiko immer eine einzige große Plantage für die Amerikaner bleiben. Ja. Schauen Sie mal aus dem Fenster. Der Chevrolet Bel Air da, der da auf der anderen Straßenseite parkt. Hm? Das sind Sie. FBI. Ich habe mir eine Waffe gekauft. Wissen Sie, was man sagt, wenn eine Waffe zu Beginn des Films auftaucht? Hm. Dann weiß man, dass sie am Ende benutzt wird. Mir wäre es lieber, wenn diese hier nicht benutzt wird. Wie kann man solche Angst vor einem Mann haben, der Geschichten erzählt? In dieser Zeit der vollendeten Demokratien ist ein Passloser und damit also auch ein nicht wahlberechtigter ein Ketzer. Jede Zeit hat ihre Ketzer und jede Zeit hat ihre Inquisition. Mexiko. Sommer 1977. Sie haben uns hier ja eingeladen. Was machen Sie hier? Wir proben für heute Abend. Wir spielen in Lucha Libre Hallen, damit man unsere Geschichten hört. Wir sind ein Schriftstellerkollektiv, benannt nach einem berühmten mexikanischen Wrestler, Black Shadow. Unser literarisches Projekt ist, eine Erzählung der Unterdrückten zu schaffen, allen Ausgebeuteten und von der Geschichte Vergessenen das Wort zu erteilen. Guten Tag, ich bin Malou, die Tochter von Rosa Elena. Sie haben mich für die Dokumentation interviewt. Ach ja, Sie waren das am Telefon. Warum tragen Sie alle Masken? Vor allem zu unserer eigenen Sicherheit. Damit man uns nicht identifizieren kann und um möglichen Repressalien vorzubeugen. Und natürlich, damit man uns nicht in irgendeiner Form vereinnahmt. Wir befürchten, unsere Identität hervorzuheben, könnte zulasten unserer Inhalte, unseres Kampfes gehen. Wir tragen Masken des Lucha Libre, um daran zu erinnern, dass Literatur ein Kampf ist. Es ist ein Kampf der Erzählungen. Ein Bekenntnis zur Geschichte. Ja, und heute erinnern wir an die Toten vom 2. Oktober 1968. Denn 10 Tage vor Eröffnung der Olympischen Spiele eröffnete die Armee ohne Vorwarnung das Feuer auf eine Studentendemo auf der Plaza de las Tres Culturas. Es gab mehr als 300 Tote an diesem Tag. Aber in den offiziellen Verlautbarungen der Regierung war immer nur von 4 Toten und 20 Verletzten die Rede. Und die Geschichte dieser jungen Ermordeten muss aus der Vergessenheit geholt werden. Es war meine Idee, Sie hierher zu lotsen. Ich habe mir gedacht, wenn Sie wirklich Travens Andenken ehren wollen, dann sollten Sie sich vielleicht eher dafür interessieren, was heute passiert, im heutigen Mexiko im Jahr 1977. Not, Korruption, Betrug, Unterdrückung. Und während das Kollektiv Black Shadow weiter die Geschichte von der Niederschlagung der Studentenproteste vom 2. Oktober 1968 probierte, musste Glenda an ihre Vergangenheit denken. Als militante Studentin auf den kalifornischen Campusen 10 Jahre zuvor. An die Bürgerrechtsbewegung, die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg und an die Zeit, die seitdem vergangen war. Zehn Jahre. Sie spürte, wie der Protestgeist ihrer Jugend von Tag zu Tag an Substanz verloren hatte. Wie der Kampf für Emanzipation von der Suche nach narzisstischem Genuss verdrängt wurde. Sah, wie die Aktivisten von gestern Geschäftsleute von morgen wurden. Auf dem Weg ins Hotel dachte Glenda noch einmal daran, was Malou, die Tochter von Rosa Elena, ihr gesagt hatte, dass Travens Welt, die Welt aus seinen Büchern, nicht mehr existierte. Und sagte sich, dass auch ihre Welt, die Welt ihrer Jugend, dabei war zu verschwinden und von einer anderen ersetzt zu werden. Zurück im Hotel entdeckten Lester und sie vor ihrer Zimmertür ein Paket, das an sie adressiert war. Nach kurzem Zögern beschlossen sie, es zu öffnen und fanden etwas, das nur als klare Drohung zu deuten war. Den Kadaver eines Papageien mit einer Notiz versehen. Sie haben etwas, das uns gehört. Und wir damals? Paris 1994. Wenn ich daran zurückdenke, da war immer dieses diffuse Gefühl von Machtlosigkeit. Ein Gefühl, dass alle Formen von Protest sinnlos waren. Dass ein System triumphiert hatte und man nichts machen konnte. Dass man uns die Fähigkeit zur Revolte genommen hatte. Im Grunde hatte es was sehr Fatalistisches. Von Hippie-Utopien oder Kommune waren wir ganz weit weg. Obwohl wir das System genauso ablehnten. Wir verachteten Hippies. Also das, was von ihnen übrig geblieben war, weil es die Generation unserer Eltern war. Und wir hatten nicht die gleiche Vorstellung von der Zukunft. Paris, September 1994. Wir müssen in den Medien bekannt machen, was hier passiert. Wir müssen unbedingt die Institutionen mobilisieren und den Kultusminister hierher bewegen. Das ist unsere einzige Chance, nicht geräumt zu werden. Stopp. Da habe ich jetzt irgendwie was verpasst. Ich dachte, wir würden hier den Status eines autonomen Raums verteidigen. Wir sind hier, um aus einer Perspektive der Ablehnung des Privateigentums ein neues Kräfteverhältnis mit der Obrigkeit zu schaffen. Ja. Nicht, um uns mit denen an den Kaffeetisch zu setzen. Mhm. Ja, dann bleibt halt bei euren archaischen Mustern. Ja, dann schmeißen die uns hier morgen raus. Wie bitte, archaische Muster? Ja. Du, ich kann mich sofort verpissen. Anstatt rein zu sein, akzeptiert euch als vielfältig. Ja, so wie Arthur gesagt hat. Man muss akzeptieren, dass man alles gleichzeitig ist. Auch ihr seid Underground und Mainstream. Die einzige Möglichkeit zu verhindern, vom Markt vereinnahmt zu werden, ist... Na, sag's. Na, selbst zur Ware zu werden, sich selbst zur Marke zu machen. Neoliberaler Dreck. Ja, ich habe noch nie etwas so Idiotisches gehört. Nein, man muss in permanenter Veränderung sein, den Moden folgen, auf den Trends surfen. Man darf nie, nie derselbe sein. Man muss sich immer neu erfinden. Ihr klammert euch an die Reinheit, an die Idee der Reinheit, aber es gibt überhaupt keine reine Position. Es gibt nur Masken. Nichts ist echt. Hier. Ist nicht echt. Spinnst du? Hier. Mann, lass doch mal nichts. Nichts ist echt. Und wenn nichts echt ist, dann ist auch alles möglich. Kann mal jemand an das scheiß Telefon gehen? Mexiko 2009. Jetzt bin ich also hier in Mexiko. Eine merkwürdige Reise. Aus einer plötzlichen Laune heraus bin ich aufgebrochen. Was will ich hier? Eine Erfahrung machen. Mich in ein Abenteuer stürzen. Ein Abenteurer ist weniger der, dem Abenteuer widerfahren, als der, der sie herbeiführt. Mexiko, Herbst 1977. Warte. Moment. Ich arbeite für das Essen. Hier. In den Dschungel flüchten. Ich glaube, jetzt verstehe ich langsam, wer er war. Wenn man seine Romane aufmerksam liest, sieht man, dass er sich in Wirklichkeit dort versteckt. Jedes Buch scheint zwischen den Zeilen einen Teil seines Lebens zu verbergen. Er geht nach Mexiko ins Exil, wo er sich in die Einsamkeit des Dschungels zurückzieht. Im Kontakt mit der indigenen Bevölkerung findet er einen Zugang zum primitiven Leben und im mexikanischen Proletariat eine Kampfgemeinschaft. Der Film muss gerettet werden. Von welchem Film spricht er denn? Keine Ahnung. Ja, bitte? Wieder keiner dran. Das ist heute schon das dritte Mal. Oh, Scheiße. Jetzt geht das wieder los. Lester? Paris, September 1994. Wo ist die Spule, die wir letztens gesehen haben? Hä? Die Filmspule von neulich. Ja, und? Wo die ist? Die beiden Bullen sind zurückgekommen. Haben die Sachen aus der Kabine mitgenommen und gesagt, dass sie uns nicht gehören. Dass es das Eigentum von irgendwem ist. Ich weiß nicht mehr von wem. Das sagst du mir jetzt erst. Wie haben die ausgesehen? Was? Keine Ahnung. Aber als ich sie gesehen habe, habe ich mir gedacht, die sehen irgendwie aus wie Mexikaner. Du fährst morgen, oder? Ja. Kann ich mitkommen? Was? Ja, ich komme mit. Ich meine, wenn du willst. Ich will auch weg hier. Ja, okay. Ja, du hattest nämlich recht. Man kann, glaube ich, mehrere Leben leben. Man kann alle Feigen pflücken. Wann fährst du? Ich bin freier als irgendwer. Ich bin frei, mir die Eltern zu suchen, die ich will. Die Heimat, die ich will. Das Alter, das ich will. B. Traven. Mexiko, 2. November 1977. Und? Was machen wir jetzt? Wir warten. In der Nachricht stand, ich möchte Sie sprechen. Und man hat uns hierher auf den Friedhof bestellt. Bilde ich mir das ein? Oder wollen uns gerade ziemlich viele Leute sprechen? Ja, kommt mir auch so vor. Der Tag der Toten ist doch der Tag, an dem die Toten auf die Erde zurückkehren. Man ihnen was zu essen gibt und mit ihnen redet, oder? Ja. Dann könnten wir doch versuchen, mit Traven zu reden. Vielleicht antwortet er uns. Lieber B. Traven, wir sind zwei amerikanische Journalisten und recherchieren gerade über Ihr Leben. Wir machen einen wirklich unglaublichen Film, also einen, der Filmgeschichte schreiben wird. Wir hätten nur noch ein paar kleine Fragen. Wir würden nur gerne wissen, ob Sie Geheimagent waren, ja? Und ob Sie Trotzki umgebracht haben. Und wenn ja, warum? Ach so, und wenn Sie da oben auch zufällig herausgefunden haben, wer John F. Kennedy umgebracht hat, das würde uns auch noch interessieren. Lester. Ja. Was denn? Naja, man weiß ja nie. Oh, ach du Scheiße. Es geht wieder los. Oh, nein. Ich sehe da einen Anzugträger mit Totenkopf auf uns zukommen. Den sehe ich auch. Ich glaube, das ist unser Mann Lester. Ich kann Ihnen bei Ihrer Recherche helfen. Ich bin Ihnen gefolgt. Sie sind auf der richtigen Fährte. Aha. Wir haben gerade eher das Gefühl, dass wir ein bisschen auf der Stelle treten. Folgen Sie dem Vogel. Was? Wie das denn? Wo denn? Was wollen Sie damit sagen? Meinen Sie den Papagei? Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Moment. Haben Sie uns sonst nichts zu sagen? Sie sollten übrigens mal zum Arzt gehen. Wie? Was? Was wollen Sie damit sagen? Kommen Sie zurück. Was meinen Sie? Glauben Sie, dass ich krank bin? Was Schlimmes? Lester, das wollte er nicht sagen. Ich glaube, er meint, wir sollten noch mal den Doktor besuchen. Folgen Sie dem Vogel! Wenn ich mein nahes Ende spüre, dann werde ich mich wie ein wildes Tier in den dichtesten Busch zurückziehen, wo mich niemand zu finden vermag. Red Marut. Wenn man mich fragt, was meine Erinnerung an damals ist, denke ich immer daran, wie es aufgehört hat. Dieser plötzliche Tod, der das letzte Wort gehabt hat. Man hat nie erfahren, was genau passiert ist. Die Untersuchung der Polizei ging von einem Unfall aus. Aber ich weiß nicht. Eine echte Kugel kommt ja nicht von selbst in einen mit Platzpatronen geladenen Revolver. Olivier, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist schon im Dschungel. Bei deinen Zapatisten. Ne? Solltest du nicht schon weg sein? Ja, mein Zug fährt gleich, aber ich... Habt ihr Elisa gesehen? Wir waren verabredet. Mhm. Ich war gerade hier. Ist noch nicht lange her. Was war das? Keine Ahnung. Das war hinter der Leinwand. Ruf einen Krankenwagen! Was? Schnell! Was passiert? Elisa, sie hatte einen Unfall. Die Bullen haben die Besetzung beendet. Dann war alles vorbei. Was ich davon mitnehme, ist der Eindruck einer unglaublichen Verschwendung. Und das vollständige Fehlen einer Perspektive. Ich bin ein Mensch der Extreme und des Selbstmords. Mexiko, Dezember 1917 bis November 1918. Arthur und Leo. Arthur kam im Dezember 1917 in Mexiko-Stadt an. Zu dieser Zeit war die Stadt voll deutscher und amerikanischer Spione, Bolschewisten und Anarchisten, Immigranten aus allen Ländern der Erde. Ich gebe Boxstunden. Ich schlage mich da ganz gut. Das Land befand sich noch mitten im Bürgerkrieg. Arthur war überzeugt, dass er in Mexiko von Agenten der amerikanischen Geheimpolizei überwacht wurde. Ich kann keinen Stern mehr ansehen, kein Buch mehr lesen, ohne dass mich der Schrecken übermannt. Das letzte Mal wurde Arthur in Salina Cruz, an der Grenze zu Chiapas, gesehen. Es heißt, er sei an Bord eines behelfsmäßigen Bootes gegangen, um nach Argentinien zu gelangen, und im Golf von Tehuantepec gesunken. Es heißt, er sei, als er von der amerikanischen Geheimpolizei verfolgt wurde, dazu gezwungen gewesen, sich als tot auszugeben und unterzutauchen. Es heißt, er sei in einem Tanzsaal in Buenos Aires ermordet worden. Durch einen Dolchstoß direkt ins Herz. Es heißt, er sei in Mexiko geblieben und habe an einer Expedition nach Chiapas teilgenommen, um das Leben der indigenen Bevölkerung zu erforschen. Dass er Romane schrieb, die Bedingungen ihrer Unterdrückung anprangerten und ihre blutige Revolte beschrieben. Und dass er mit einem neuen Pseudonym zeichnete. B. Traven. Adieu, adieu, adieu. Das Leben ist grausam. Sagen Sie mal, Ihrem Freund geht es aber nicht wirklich besser. Nein, kann man nicht sagen. Mexiko, November 1977. Haben Sie von der Operation PB Success gehört? Frau Fräulein... Trumbo, Glenda Trumbo. Nein, habe ich nicht. Wissen Sie, wie man Coca-Cola herstellt? Fräulein Trumbo. Ich dachte, das Rezept würde geheim gehalten. Coca-Cola wird, wie der Name schon sagt, auf der Basis von Coca-Blättern hergestellt. Aus denen wird auch Kokain gewonnen. Diese Blätter sind auf dem Gebiet der USA verboten. Anfang der 50er Jahre, als die Gefahr bestand, dass kommunistische Regimes in Südamerika an die Macht kommen könnten, befürchtete Coca-Cola ein Zugangsverbot zu den Coca-Plantagen in Kolumbien. Gleichzeitig beobachtete die CIA argwöhnisch die Ausbreitung der kommunistischen Bewegungen auf dem Kontinent. Die CIA und Coca-Cola starteten also eine gemeinsame Operation, die Operation Parrot, die zugleich darauf abzielte, das Getränk in Südamerika einzuführen und alle kommunistisch beeinflussten revolutionären Bewegungen zu ersticken. Also ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Zucker, Fräulein Trumbo, Zucker. Coca-Cola ruiniert unser Gehirn, indem man es abhängig vom Zucker macht. Gleichzeitig trägt er zur Gewichtszunahme bei. Eine Revolution von Übergewichtigen hat es noch nie gegeben, Fräulein Trumbo. Das hat Alan Dulles mal gesagt. Leiter der CIA. Mhm. Ja, in einigen Jahren, so in 10, vielleicht 20 Jahren, werden Sie sehen, ist die Bevölkerung hier zu 90% übergewichtig. Kennen Sie, Fräulein Trumbo, den wahren Grund für das Scheitern von Revolutionen? Panem et circenses, sagten die alten Römer, Brot und Spiele. Schon im alten Rom wusste man, was nötig ist, um revolutionäre Anwandlungen des Volks zu betäuben. Ja, ihm Essen und Unterhaltung vorsetzen. Zucker und Fernsehen, Fräulein Trumbo. Der Schlachtruf von heute könnte lauten, Saccharum et Televisum. Saccharum et Televisum. Entschuldigung, aber warum erzählen Sie mir das alles? Doktor? Glauben Sie, Traven könnte Trotzki getötet haben? Nicht ganz ausgeschlossen. Ein bisschen Mescal? Nein, danke. Traven stand doch dem Trotzkismus nahe. Traven war Anarchist. Er verabscheute Trotzki. Er hat ihm nie die Niederschlagung des Kronstädter Matrosenaufstands verziehen. Und das Massaker an den ukrainischen Anarchisten. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass er an seiner Ermordung beteiligt war? Halten Sie es für möglich, dass Traven in Wahrheit für die Vereinigten Staaten arbeitete? Wer hat Ihnen das denn gesagt? Sein Papagei. Hä? Also er selbst durch seinen Papagei. Genauer gesagt die Tonbänder, auf denen der Papagei aufgenommen worden ist, als er noch lebte. Wenn Sie meine Meinung hören wollen. Ich glaube, der Papagei hat zu viele Spionagefilme gesehen. Würde mich auch nicht wundern. Traven hätte nie für die Vereinigten Staaten gearbeitet. Anfang der 50er, in der McCarthy-Ära, in der Hochzeit davon, hat er sogar selbst Leute, die auf der schwarzen Liste standen, mit seinem Auto über die Grenze gebracht. In diesem Moment wurde Glenda plötzlich um einige Jahre zurückgeworfen. In einer Aprilnacht 1952, in der sie mit 9 Jahren auf dem Rücksitz eines Plymouth Belvedere saß, der nach Mexiko fuhr. Und sie den Blick nicht von der Silhouette des Mannes mit Sonnenbrille abwenden konnte, der sie und ihre Familie illegal über die Grenze fuhr. Um auf Trotzki zurückzukommen, wissen Sie, dass Traven einen unveröffentlichten Film besaß, in dem Trotzki mitspielte? So erfuhr Glenda von Dr. Marin, dass es einen Film von historischer Bedeutung gab, den Traven besaß. Einen Film, der heiß begehrt war und der bis heute unauffindbar ist. Warum ist dieser Film eigentlich so wichtig? Weil einige der Meinung sind, dass er den Beweis dafür liefert. Alles in Ordnung, Doc? Doc? Doc? Lester? Lester? Lester, wach auf! Lester, Lester, ich glaube, Dr. Marin ist tot. Ach du Scheiße. Naja, wir könnten das natürlich ausnutzen und eine geniale Einstellung machen. Eine Luis Buñuel-Einstellung. Mexikanische Periode. Ja. Okay, warte. The Mexican government opened the doors of his magnificent country. Mexiko 1937 bis 1940. Arthur und Leo. Das Leben ist schön. Leo und seine Frau Natalia gingen am 11. Januar 1937 in Tampico von Bord, wo sie von dem Malerpaar Frida und Diego empfangen wurden. Nachdem sich Leo mit Diego Rivera aufgrund politischer Differenzen überworfen hatte, bezog er mit Natalia ein Haus, das zu einer Festung ausgebaut wurde. Die kommende Generation möge es reinigen von allem Bösen, von Unterdrückung und Gewalt. Am 20. August 1940 setzte Ramon Mercader, Deckname Frank Jackson, manchmal auch Jacques Monard, den Lauf seiner Pistole an Leos Hinterkopf, als der gerade die Tageszeitung las. Er hatte sich als Sympathisant von Trotzki ausgegeben, arbeitete aber in Wirklichkeit für Stalins Geheimdienst. Und es voll genießen. Es heißt, Ramon Mercader sei nicht der wahre Täter, sondern musste als Tarnung für den echten Mörder und die wahren Gründe herhalten. Es heißt, ein CIA-Agent habe Leo getötet. Um den Sieg der Vierten Internationale und den Aufbau eines kommunistischen Regimes in Mexiko vor den Toren der Vereinigten Staaten zu verhindern. Es war keine Pistole. Es war ein Eispickel, mit dem Leo ermordet wurde. Es heißt, ein mysteriöser, anarchistischer deutscher Schriftsteller, der in Mexiko im Exil lebte, habe den Mordanschlag angezettelt, um die Repressalien Russlands gegen die anarchistischen Bewegungen zu rächen. Es heißt, der eigentliche Grund dieses Mordes sei die Existenz eines Films, für den mehrere internationale Geheimdienste zu allem bereit waren. Mexiko 1953, Haus der Familie Trumbo, Lomas de Chapultepec. Sie sollten die Waffe runternehmen, Mr. Trumbo. Was machen Sie hier? Verlassen Sie mein Haus. Sie sehen uns jeden Tag vor Ihrem Haus, der blaue Bel Air. Sie wussten, dass wir irgendwann reinkommen werden. Sie haben mir gesagt, ich solle nach Mexiko gehen. Ich bin gegangen. Was wollen Sie noch? Sie haben ein Drehbuch geschrieben. Ich schreibe viele Drehbücher. Mehrere pro Woche, meistens für B-Movies von keinerlei Interesse. Wir interessieren uns für einen bestimmten Film. Den Film El Santo gegen das Gehirn des Bösen. Ja? Das ist eine interessante Geschichte. Es ist eine Geschichte über Wrestler. Gute Wrestler und böse Wrestler. Die Rudos gegen die Technikos. Ich weiß nicht genau, was Ihnen das... Das ist eine interessante Geschichte. Ihr Held ist also ein kommunistischer Wrestler. Wenn ich das richtig verstanden habe. Weil er gegen Zombies kämpft. Wir finden die Ideologie Ihres Films suspekt, Mr. Trumbo. Er hat immer Angst gehabt. Chiapas, Dezember 1977. Vielleicht habe ich mich deshalb so für Traven interessiert. Wegen dieser Gemeinsamkeiten. Und der Tarnung, die er auch zum Schreiben nutzte. Wegen dieser Angst vielleicht. Lester, hörst du mir zu? Ich glaube... Wir haben uns verlaufen. Glenda und Lester hatten begriffen, dass sie Traven niemals verstehen würden, wenn sie sich nicht wie er tief in den Dschungel von Chiapas vorwagen würden. Also waren sie aus Mexico City geflohen, das aus ihrer Sicht immer mehr einer komplexen Intrige aus Geheimoperationen, Morddrohungen und Kadavern ähnelte. Was ihnen aber nicht bewusst war, war, dass man sie nicht so leicht entkommen ließ. Plötzlich tauchten aus dem Nichts zwei Personen mit schwarzen Skimützen vor Lester und Glenda auf und richteten ihre Waffen auf sie. Es passiert Ihnen nichts, wenn Sie langsam die Bänder auf den Boden legen und gehen. Haben Sie mich verstanden? Ja, haben wir. Aber einen Moment. Bitte nicht bewegen. Das gibt wirklich eine gute Einstellung. Wir geben euch eine letzte Chance, hier lebend rauszukommen. Legt die Tonbänder hin und die Kamera und verzieht euch. Warten Sie, 2 Sekunden noch. Ich habe gleich eine super Einstellung, eine Francis Ford Coppola-Einstellung. Lester, alles okay? Die Masken waren so jäh verschwunden, wie sie aufgetaucht waren. Die Bänder hatten sie an sich gerissen. Lester, sag doch was. Ich sehe einen dichten Urwald. Trocken, verlassen, grau-grün, in der samtigen Dunkelheit der Nacht. Lester, hör mir zu. Wenn du eine samtige Dunkelheit in der Nacht siehst, geh da nicht hin, hörst du mich? Hörst du mich? Lester! Lester! Es ist dieser Dschungel, der sich auf mich zubewegt. Lester! Lester! Lester! Und während das Leben langsam aus Lesters Körper wich, wurde Glenda sich ihrer wahren Gefühle für ihn bewusst. Aber im gleichen Moment, als sie ihm gestehen wollte, hatte Lester eine letzte Eingebung, wo sich der Film befinden könnte. Er befand sich, und da war er sich sicher, im Innern von Zapata. Folgt dem Vogel, hatte der Mann im Schatten gesagt. Das war es also. Dort hatte Traven ihn versteckt. Und Lester hatte gerade noch Zeit, Glenda das mitzuteilen, bevor er seinen letzten Atemzug tat. Und während dieses letzten Atemzugs sah er, wie sich der Dschungel, der ihn umgab, bewegte, sich ihm näherte und sein Mysterium ihn durchflutete. Und plötzlich verstand er, was Traven sein ganzes Leben zu schützen versucht hatte. Wo befindet sich das wahre Land der Menschen? Dort, wo niemand wissen will, wer ich bin. Wo ich herkomme. Wo ich hingehe. Was ich über den Krieg, den Episkopalismus oder über Kommunisten denke. Da, wo ich frei bin, zu denken und zu tun, was ich will. Solange ich nicht dem Leben, der Gesundheit und dem hart erarbeiteten Eigentum um mich herum schade. Dort und nur dort finde ich das Land der Menschen, für das das Leben sich lohnt und das Sterben sanft ist. Betraven. Dieses Mysterium war eine Herausforderung. Es war eine Verweigerung von Bürokratie, Staat, der Macht des Geldes und aller Kräfte, deren Ziel es war, uns unsere Identität zu nehmen und die Integrität des Individuums zu zerstören. Traven kultivierte das Feld des Mysteriums, weil er ein Rebell war und ein Magier. Das ist das große Geschenk, das er uns macht. Das ist die großartige Gabe, die er uns beschert, dieser unveränderliche Schatz, den wir in seinen Büchern dieser finden. Dieser unveränderliche Schatz, den wir in seinen Büchern finden. Und so endet dieses merkwürdige Buch mit dem merkwürdigen Titel Betraven, eine Antibiografie. Ziemlich pathetisch, oder? Ich bin in einem Hotel in San Cristobal de las Casas in Chiapas. Kann ich schlafen? Ich habe jetzt eine halbe Flasche Mescalintus, sogar den Wurm, der unten drin schwimmt, habe ich mitgegessen. Es gab diesen Satz auf den Wänden im Mai 1968. Eine Gesellschaft, die das Abenteuer abschafft, macht die Abschaffung dieser Gesellschaft zum einzig möglichen Abenteuer. 40 Jahre später ist die Abschaffung des Abenteuers nicht mehr durch den Mangel an Abenteuer gegeben, sondern durch den Überfluss an Abenteuern. Beziehung, Berufsleben, Familienleben, Freizeit, Sex, alles muss heute ein Abenteuer sein. Ich glaube, ich bin unbewusst hierher gefahren, um ein Abenteuer zu leben. Und mir ist bewusst geworden, dass irgendwie gar kein Abenteuer mehr möglich ist. Eigentlich will ich nur den Tag beschreiben, der gerade anbricht. Das Fenster ist offen. Ich spüre die kühle Luft. Hör den Gesang des Dschungels, der langsam zu mir hochsteigt. Ich höre sein Lied. Es ruft mich. Betraven, eine Spurensuche von Frédéric Sonntag. Aus dem Französischen von Yvonne Griesel. Mit Julia Riedler, Effi Rabsilber, Rosa Thormeyer, Astrid Meierfeld, Lisa Hagmeister, Sebastian Zimmler, Sebastian Urzendowski, Jonas Ney, Martin Engler, Peter Kämpfe und Katja Brügger. Ton und Technik Manuel Gloschewski, Philipp Neumann und Michael Funk. Regieassistenz Sarah Veit. Bearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Dramaturgie Michael Becker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2021. Ich glaube, es war einfach sein Hobby. Es machte ihm Spaß, die Leute an der Nase herumzuführen und sie auf eine falsche Fährte zu locken. Mein Lebenslauf würde nicht enttäuschen, aber mein Lebenslauf ist meine Privatangelegenheit, die ich für mich behalte.